zurück an diese eine Nacht. Du bist mit schlafenden Augen in meinen Armen erwacht. Dein müdes Lächeln verrät, dir geht es genauso wie mir. Traurigkeit wird überschattet, doch ich weiß, dass ich dich heut verliere. Ihre Augen verloren jeglichen Glanz, sie gab mir zu verstehen. Sie hat in der Nacht der Sternschnuppen keine einzige gesehen. In den Augen eines Menschen erkennt man seine Seele. Hab ich irgendwo mal gelesen, seitdem achte ich auf jede Augenaufschlagsbewegung von dir, welche dir Tageslicht bringt. Du sagst, dass dies nicht mehr, denn die zum Sonnenbrillen tragen zwingt. Ihre Augen verloren jeglichen Glanz, sie gab mir zu verstehen. Hat in der Nacht der Sternschnuppen keine einzige gesehen. Das meiste Funkeln am Himmel ist dennoch nur Weltraummüll. Dies sind nun einmal die Fakten, verstehst du, was ich sagen will? Unromantisch und zwanghaft reden wir über das Licht, doch Trugbilder sind die Lichter, genauso wie ich für dich. Ihre Augen verloren jeglichen Glanz, sie gab mir zu verstehen. Sie hat in der Nacht der Sternschnuppen keine einzige gesehen.